HR2 Kultur. Archivschätze. Heute mit einem Archivgespräch. Mein Name ist Christiane Kreiner. Mein Kollege Stefan Nölke vom MDR hat sich mit dem Ende des Vietnamkriegs im Jahr 1975 beschäftigt. Am 30. April 1975 ging dieser jahrzehntewährende Krieg zu Ende mit der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon. Stefan Nölke zeichnet anhand von historisch einmaligen Radioberichten und Reportagen die erstaunliche Entwicklung Vietnams der letzten 50 Jahre nach. Mit im Studio ist der Mannheimer Historiker und Buchautor Andreas Magara, der Auskunft darüber gibt, welche Rolle der Krieg gegen die USA auch 5 Jahrzehnte danach noch immer spielt. Mit dem Stein und mit der Schleuder, mit dem Stein und mit der Schleuder, schlug ein Star wie Goliath, schlug ein Star wie Goliath. Heute schlägt er mit Raketen, heute schlägt er mit Raketen, weil er Klassenbrüder hat. Alle auf die Straße, rot ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. Alle auf die Straße, rot ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. Saigon ist frei, aufgenommen und gesendet am 30. April 1975 beim Rundfunk der DDR. Der berühmte Oktoberclub, die musikalisch-ideologische Speerspitze der FDJ-Singebewegung, hatte das Propagandalied sicher schon vorher einstudiert und dann darauf gewartet, dass Saigon, die Hauptstadt Südvietnams, tatsächlich von den Truppen der nordvietnamesischen Armee und der Guerilla-Armee des Vietcong eingenommen wird. Das zeichnete sich schon in den Wochen zuvor ab. Am 30. April 1975 war es dann tatsächlich soweit, dass der Vietnamkrieg mit der Kapitulation des Südens zu Ende ging. 50 Jahre ist es her, dass das kommunistische Nordvietnam nach Jahren des Krieges den Sieg errungen hat. Wie wirkt dieser Krieg heute noch nach und wie hat sich das Land seitdem entwickelt? Darum geht es in der kommenden Stunde mit Stefan Nölke. Und dazu habe ich ein bisschen im Archiv gekramt und eine ganze Reihe von interessanten und aufschlussreichen historischen Tondokumenten herausgesucht. Und eben eines davon ist diese Aufnahme vom 30.04.75. In späteren Jahren wurde das Lied dann immer wieder mal auf dem Festival des politischen Liedes in Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR, zum Besten gegeben. Unsere Siegesfahnen wehen, unsere Siegesfahnen wehen, auf der Straße vom Balkon, auf der Straße vom Balkon, in Berlin, Hanoi und Moskau, in Berlin, Hanoi und Moskau, und von jetzt ab in Saigon. Alle auf die Straße, rot ist der Mai, alle auf die Straße, Saigon ist frei. Alle auf die Straße, rot ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. Ja, alle auf die Straße, rot ist der Mai, Saigon ist frei. Was ist seitdem passiert in Vietnam? Einer, der darüber Auskunft geben kann, ist der Mannheimer Historiker Andreas Magara, Experte und Buchautor für die Geschichte Vietnams. Ihn begrüße ich jetzt hier im Studio. Herzlich willkommen, Andreas Magara. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, das Lied gibt es vor, dass die Siegesfahnen in Berlin, Hanoi und Moskau an diesem 30. April 1975 gehisst werden. Nordvietnam hatte die Supermacht USA bezwungen, deren Truppen längst das Weite gesucht hatten. Und Südvietnam war danach relativ leicht zu besiegen. Wie groß war dieser Triumph für das sozialistische Lager, sagte man damals ja. Saigon ist frei, sagt schon alles. Zeigt natürlich total die Rezeption im sozialistischen Lager. Weil wenn man es aus US-amerikanischer Perspektive betrachtet, wird ja auch vom Fall von Saigon, Fall of Saigon gesprochen. Da wird es ganz anders gesehen. Da war das ein Tag des Verlusts, ein Tag der Schande, auch für viele Exil-Vietnamesen. Und was ich ganz spannend finde, in dem Lied wird auch direkt das David gegen Goliath-Narrativ bedient. Und ich glaube, das wollte vor allem auch die DDR nochmal unterstreichen, dass es hier nicht nur ein Sieg von dem sozialistischen Vietnam ist, sondern eben auch für das komplette sozialistische Lager international betrachtet und eben hier ein Tag der Feier begangen wird. Ja, es war vielleicht auch einer der Höhepunkte überhaupt für die damals kommunistisch-sozialistische Welt. Man hatte Amerika gezeigt, wo der Hammer hängt sozusagen, und die Imperialisten aus den USA besiegt. Das war schon sicherlich für die UdSSR und ihre Verbündeten ein großer Markenstein. Und alle dachten, ja, es geht so weiter. Dann kam aber auch alles anders. Ja, die Frage ist, Saigon wurde ja danach umbenannt mit der Wiedervereinigung, heißt heute Ho Chi Minh-Stadt, nach dem großen Führer Ho Chi Minh, der das Land auch mit befreit hat, obwohl er dann ja schon 1969 gestorben ist. Wie wichtig ist dieses Datum des 30. Mai heute für die Vietnamesen? Es ist ein zentraler Feiertag für die Vietnamesen, der Einzug gehalten hat mit unter anderem den 2. September, als Ho Chi Minh damals die Unabhängigkeit von den Franzosen, von der französischen Kolonialmacht erklärt hat. Und wichtig ist zu verstehen, aus unserer westlichen Perspektive denken wir oft, dass es eben diesen einen großen Konflikt mit den USA gegeben hat in Vietnam. Aber schaut man sich die Geschichte von Vietnam an, die über Jahrhunderte sich entwickelt hat, gibt es eigentlich ein Narrativ, das es stetig wiederholt. Das beginnt in einem Befreiungskampf gegen die Chinesen. In jedem Kinderbuch wird diese Geschichte erzählt von den Hai Ba Chung, von den zwei Chung-Schwestern, die auf Elefanten die Chinesen schlagen konnten. Dann später Chan Hung Dao hat dann die Mongolen zurückschlagen können. Und es geht weiter mit den Franzosen und dann eben mit dem finalen Punkt, dass man eben gegen die USA auch bestehen konnte. Das heißt, eigentlich hat es total darauf eingezahlt, was man schon immer in Vietnam auch beigebracht bekommen hat, dass man sich gegen übermächtige Gegner behaupten muss und eben auch diese Resilienz hat und auch bestehen kann gegen die, wenn man zusammenhält. Und da kommt auch ganz besonders die Rolle von Ho Chi Minh zum Tragen, dem großen Patrioten, der der Übervater dieser Nation auch ist. Auf Ho Chi Minh werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Ja, wie dramatisch ging es zu bei der Eroberung von Saigon? Der letzte Radiobericht darüber stammt vom 29. April von dem Korrespondenten Dietrich Mummendey, der für die Hörer des Westdeutschen Rundfunks die Ereignisse zusammenfasste. Der Krieg ist nach Saigon gekommen und heute Nacht krachten hier Raketen und Granatwerfer in die Stadt. Angriffsziel der Kommunisten war vor allem der Flugplatz von Saigon, von dem aus in den letzten zwei Wochen mehr als 50.000 Vietnamesen und Amerikaner vor dem gefürchteten Einmarsch der Vietcong außer Landes flohen. Das Drama begann bereits gestern Nachmittag mit einem mysteriösen Luftangriff auf den Flugplatz von Saigon. Man weiß immer noch nicht, ob es südvietnamesische Piloten waren oder von den Kommunisten erbeutete Flugzeuge. Jedenfalls hatten die Maschinen südvietnamesische Zeichen. Soldaten und Polizisten in der Stadt reagierten auf den ersten richtigen Luftangriff auf Saigon, indem sie wild um sich schossen. In einer Weise, dass zunächst jeder hier glaubte, Straßenkämpfe seien ausgebrochen und die Vietcong seien bereits mitten in der Stadt. Nach den Raketensalven dieser Nacht gaben die Amerikaner heute das Signal zum Aufbruch. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche verbleibenden Amerikaner evakuiert werden. Auch die meisten Journalisten haben mit den Amerikanern Südvietnam verlassen. So wenigstens ist der Plan. Denn noch warten viele an den Sammelstellen auf Busse oder Hubschrauber, je nachdem, wie die Sicherheitslage am Flugplatz ist. Auch die Südvietnamesen sind sehr nervös. Sie hoffen, dass mit dem Abzug der Amerikaner der Frieden noch möglich ist. Aber viele sind auch sehr beunruhigt, dass auch so viele Ausländer jetzt das Land verlassen. Die Lage ist offensichtlich hoffnungslos. Alle Straßen aus Saigon sind abgeschnitten. Der letzte Seehafen ist blockiert. Diese Nacht haben die Kommunisten außerdem demonstriert, dass auch die letzte Nabelschnur, der Flugplatz, gesperrt werden kann, wann immer es ihnen gefällt. Eine 24-stündige Sperrstunde ist über Saigon verhängt, aber viele halten sich nicht daran. Auf den Straßen sieht man Leute mit hochgefrackten Karren, mit Koffern und Fahrrädern eilen, die offenbar eine sichere Unterkunft suchen für den großen Angriff, der jetzt stündlich kommen kann. Das Rote Kreuz hat zwei Grundstücke zu internationalem Territorium erklärt und auch, wo viele Ausländer sich bereits hinbegeben. Auch die französische Botschaft, die als eine der wenigen Botschaften noch funktioniert, denn sie muss für rund 9.000 Staatsbürger sorgen, auch die französische Botschaft hat drei Grundstücke zur Zufluchtsstelle für Ausländer erklärt. Noch ist die Polizei auf den Straßen, aber die jungen Milizsoldaten, halbwüchsig in schwarzen Uniformen und mit Gewehren bewaffnet, die bis heute Morgen noch die Straßen kontrollierten, haben sich plötzlich aus dem Staube gemacht. Man sieht auch viele Soldaten auf Motorrädern, auf dem Sozius, Frau und Kind, aber ohne Waffen. Auch sie wollen offenbar in Sicherheit. Für sie ist der Krieg nun aus. Es liegt eine unheimliche Spannung über dieser Stadt. Und niemand weiß, was die nächste Stunde bringt. Soweit der letzte Hörfunkbericht vor der Kapitulation Südvietnams. Alle Journalisten sind dann spätestens am 30. April aus Saigon ausgeflogen worden. Viele kennen die Bilder vom letzten US-Hubschrauber, der vom Dach der amerikanischen Botschaft in Saigon abhebt. Die Rache auch oder die Vergeltung und das Vorgehen gegen Kollaborateure, wenn man so will, aus Sicht des Nordens, Kollaborateure mit den Amerikanern, die fand dann etwas später erst statt, aber sie war doch ziemlich vehement und es kehrte ja auch nicht wirklich Frieden ein, sondern die Region blieb dann weiter in Aufruhr. Im Nachbarstaat Kambodscha gelangten wenige Wochen später, im April 1975, die Roten Khmer an die Macht und errichteten ein Terrorregime sondergleichen. Also die Opferzahlen gehen da in die Millionen. Man schätzt, zwischen 1,7 und 2,2 Millionen Menschen wurden in den Lagern der Roten Khmer ermordet. Vietnam ist dann in Kambodscha eingefallen und hat das Land besetzt, das war Ende 1978, und hat es sich dann aber mit den Chinesen verscherzt, die ja Pol Pot, den Führer der Roten Khmer, unterstützt hatten. Und dann Ende 1979 kam es ja dann auch zu einem Grenzkrieg zwischen Vietnam und China, also eigentlich ehemals Verbündeten, zwei kommunistische Staaten führen plötzlich Krieg in der Grenzregion im Norden. Ja, Vietnam kam aus dem Kriegsmodus nicht heraus. Wie sehr hat das Land belastet und wie sehr hatte die Bevölkerung auch darunter zu leiden? Das ist vollkommen richtig. Es wird auch häufig unterschlagen, dass der Krieg ja nicht vorbei war, sondern dass es eben noch diese Grenzkonflikte gab. Es kam direkt zu einer Konkurrenz zwischen Peking und Hanoi. Also Peking hat ja Pol Pot unterstützt. Wobei Vietnam von Moskau unterstützt wurde. Dahinter stand dann auch die Rivalität zwischen Moskau und Peking, was die Schutzmächte jeweils gewesen sind. Also Vietnam hat ja dann Kambodscha besetzt. Und das passte den Chinesen nicht, weil die fürchteten, dass da der Einfluss Moskaus vor der Haustür sozusagen dann auch zu groß wird. Und diese Konkurrenz wirkt bis heute nach zwischen China und Vietnam. Das fängt an, das südchinesische Meer, das darf man in Vietnam nicht sagen, das ist das ostvietnamesische Meer, weil China ja quasi dadurch ausdrückt, dass es chinesisches Gebiet ist und hat den Hintergrund, dass da Streitigkeiten sind, auch um bestimmte Inseln, auf denen Öl gefunden wurde, die Paracel-Inseln und Spratly-Inseln. Ja, was bedeutet das dann auch wirtschaftlich? Wahrscheinlich desaströs, wenn ein Land so lange dann die Ressourcen in die Verteidigung oder in den Krieg steckt und eben nicht in die Wirtschaft. Es gab im Prinzip einen kompletten Kollaps in Vietnam. Es ist auch bekannt, dass die Substitutionsperiode, in der man versucht hat, die fehlenden Importe, also USA hat ja erstmal ein großes Embargo auch verhängt. Das heißt, Vietnam war bis auf die Beziehung zur Sowjetunion und einzelnen Staaten wie jetzt zum Beispiel auch der DDR, wo es eine sehr enge Verbindung gab, komplett isoliert und musste sehr viel improvisieren in der Wirtschaft, was eben zu einer Hungerskrise geführt hat und dann auch letztendlich zu dieser Fluchtbewegung, den Boat People, die man ja auch dann hier zueinander kennengelernt hat. Ja, bleiben wir mal bei den Boat People. Hunderttausende versuchten da in den Jahren 1978, 79 das Land zu verlassen auf völlig untauglichen Boden. Viele sind dabei auch ums Leben gekommen. Über die Lage berichtete damals am 27. November 1978 der NDR-Hörfunkkorrespondent Nikolaus Bohrer. Asiatische Staaten, die sich weigern, noch mehr Vietnam-Flüchtlinge aufzunehmen, werden international gescholten. Doch die Regierung in Hanoi, die für eben diese Massenflucht ihrer Bürger verantwortlich ist, wird kaum kritisiert, obwohl die täglich größer werdende Zahl von Flüchtlingen ein Beweis dafür ist, dass Vietnam innenpolitisch einen immer härter werdenden Kurs steuert, bei dem die Menschenrechte tagtäglich verletzt werden. Nach dem Sieg über die amerikanische und die südvietnamesische Armee vor gut 3,5 Jahren haben sich die Kommunisten zunächst sehr geschickt verhalten. Nur hohe Offiziere und Spitzenfunktionäre der Regierung Chu, die nicht mehr hatten fliehen können, wurden festgenommen und in sogenannte Umerziehungslager oder deutlicher gesagt Arbeitslager eingewiesen. Großgrundbesitzer und die Eigentümer der wenigen großen Industrie- und Handelsunternehmen des Landes wurden enteignet, ansonsten aber blieb vorerst alles beim den alten Verhältnissen. Als dann freilich auch niedrigere Offiziere und Beamte Ja, sogar einfache Soldaten und Polizisten und generell alle diejenigen, die antisozialistischer Tendenzen verdächtig waren, in Lager gesteckt und dort nicht nur, wie zunächst versprochen, 3 bis 4 Monate, sondern wesentlich länger festgehalten wurden, setzte die erste Fluchtwelle ein. Sie wurde stärker, als Städte aufs Land getrieben wurden und die Aufgabe erhielten, praktisch aus dem Nichts heraus neue Siedlungen und landwirtschaftliche Betriebe aufzubauen. Die Arbeitslager wurden bald zu Konzentrationslagern umfunktioniert und in den berüchtigten Tigerkäfigen, deren Gebrauch durch die südvietnamesische Regierung von den Kommunisten zu Recht kritisiert worden war, wurden antikommunistische Gefangene gefoltert. Eine zweite Fluchtwelle war die Folge, die größer wurde als die militärische Auseinandersetzung zwischen Vietnam und Kambodscha und fast gleichzeitig damit der politische Streit zwischen Hanoi und Peking um die Vormachtstellung in Südostasien begann. Die vietnamesische Bevölkerung war und ist kriegsmüde, wurde und wird aber von der Regierung gezwungen, erneut zu kämpfen. Diesmal gegen ein ebenfalls sozialistisches Nachbarland. Das sehen viele Vietnamesen, vor allem die im Grenzgebiet Lebenden, nicht ein. Nicht zuletzt wegen dieses Konflikts konnte die Regierung ihr Versprechen, das Leben der Bauern, die noch immer den Großteil der Bevölkerung stellen, zu erleichtern, nicht einhalten. Im Gegenteil, sie hat ihnen größere Lasten auferlegt, als jede südvietnamesische Regierung zuvor es getan hat. Hanoi hat es auch nicht vermocht, die Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln, einesteils ganz sicher, weil die internationale Hilfe ausgeblieben ist, zum anderen aber auch, weil der Krieg gegen Kambodscha lähmend wirkt. Die Unwetterkatastrophen der letzten Wochen haben die Wirtschaft noch weiter zurückgeworfen. Da das Regime auf die verständliche Unzufriedenheit der Bevölkerung jedoch nur mit noch mehr Druck reagiert, fliehen immer mehr Vietnamesen. Ja, das war die Lage Ende November 1978 und auch in den folgenden Jahren verbesserte sich die wirtschaftliche Situation in Vietnam nicht. 1985, dann 10 Jahre nach Ende des Krieges, zeichnet der ARD-Südostasien-Korrespondent Winfried Scharlau in einem Interview mit dem Berliner Radiosender RIAS ein ziemlich düsteres Bild des Landes. Scharlau, viele werden sich vielleicht noch an ihn als Moderator der Sendung Weltspiegel erinnern, war lange Jahre Fernsehjournalist in Vietnam und hatte auch die Eroberung von Saigon miterlebt. Zum 10. Male jährt sich heute jener Tag, an dem Kämpfer der südvietnamesischen Nationalen Befreiungsfront Seite an Seite mit nordvietnamesischen Soldaten in die damalige Hauptstadt Südvietnams einzogen und das jahrelang von US-Soldaten gestützte Regime des Präsidenten Van Thieu stürzten. Augenzeuge damals war Winfried Scharlau, den ich in Singapur am Telefon begrüße. Was ist bei Ihnen in Erinnerung an diesen Tag vor 10 Jahren haften geblieben? Es waren aufregende Stunden und ein aufregender Tag, als man unter dem Beschuss von Raketen und Artillerie aus Saigon ausgeflogen wurde. Das war das Ende einer großen journalistischen Mission, denn ich darf daran erinnern, dass dieser Krieg tatsächlich der erste große Fernsehkrieg war, der erste große Krieg, der vor den Augen der Presse ausgeführt wurde, sodass eine ganze Generation von Journalisten, die in Vietnam waren, von diesem Ereignis so geprägt worden sind. Und es wundert mich nicht, dass in vielen Publikationen, vor allen Dingen in Amerika, dieses Ereignis ja besonders breit dargestellt wird aus Anlass des 10. Jahrestags. 10 Jahre nach Kriegsende herrschte in Saigon bzw. in Ho Chi Minh-Stadt keine positive Stimmung, sagt Winfried Scharlau. Wie ist das heute, 50 Jahre nach Kriegsende? Ist die Teilung überwunden und identifizieren sich die Menschen in der einstigen Hauptstadt des Südens mit dem Vereinigten Vietnam? Frage an den Historiker Andreas Magara von der Universität Mannheim. Sehr passend, dass wir einen O-Ton gehört haben aus dem Jahr 1985, weil im nächsten Jahr 1986 gab es die große Generalentscheidung in Vietnam von der Partei, dass ein Weiter-so, dass es nicht geben wird. Und es gab ein großes Umlenken, eine Erneuerungspolitik, die heißt Doi Moi. Die wurde also 1986 eingeleitet. Im Prinzip die Öffnung für die freie Marktwirtschaft. Was heißt Doi Moi? Doi Moi bedeutet Erneuerung. Das wurde beschlossen und Da hat man tatsächlich, auch wenn man sich bei Perestroika, Glasnost orientiert hat, war es doch Deng Xiaoping in China, der als Vorbild diente und man nach wie vor den Vormachtsanspruch der Partei berücksichtigen wollte. Das heißt, öffnen für die Marktwirtschaft ja, aber weiterhin Einparteienherrschaft und auch alles ganz streng reglementiert. Was aber dazu geführt hat, dass ab 1986 mit diesen Doi-Moi-Reformen ein wirtschaftlicher Wandel und vor allem ein Aufschwung gestartet werden konnte, der kaum vergleichbar war. Es waren ähnliche Zahlen auch wie in China, also ein riesiges Wirtschaftswachstum, das dann einsetzt, nachdem man eben fast 10 Jahre in einer Periode gelebt hatte, in der es nur Entbehrungen gab, kaum was zu essen und man keinen Handel betreiben konnte. Und auf einmal nahm das Ganze Fahrt auf und hat ganz neue Möglichkeiten dann auch geschaffen. Also so ähnlich wie in China, eine Einparteiendiktatur, eine kommunistische Partei bleibt weiter an der Macht, führt aber den Kapitalismus ein, sozialistische Marktwirtschaft oder wie auch immer es dort auch genannt wird. Ja, ein wichtiges historisches Ereignis in dem Zusammenhang war dann im Jahre 2000 der Besuch von Bill Clinton in Vietnam. Es war der erste US-Präsident, der das Land nach 1975 besucht hat und er hielt eine bemerkenswerte Rede, die live im Radio übertragen wurde. Ein Thema auch in den ARD-Radiowellen in Deutschland. Bill Clintons Rede sollte den Wendepunkt in den Beziehungen Amerikas und Vietnams markieren. Aussöhnung und Zusammenarbeit war seine Botschaft in Hanoi. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft gestalten. Amerika ist endlich gekommen, um Vietnam als ein Land zu sehen, nicht als einen Krieg. Finally, America is coming to see Vietnam as a country, not a war. Ein historischer Moment. Entgegen allen Geflogenheiten in einem Land, in dem die Medien strenger Zensur unterliegen, übertrug das Fernsehen die Rede des amerikanischen Präsidenten live. Eine schmerzliche Vergangenheit kann das Fundament für eine gemeinsame, bessere Zukunft sein, sagte Clinton. Doch die Wunden des Krieges sind in beiden Ländern noch nicht verheilt. Das Schicksal vieler Soldaten ist noch nicht aufgeklärt. Die Vietnamesen helfen den Amerikanern bei der Suche nach den sterblichen Überresten von noch immer vermissten GIs. Clinton erinnerte daran, dass amerikanische Behörden zahlreiche Dokumente geliefert hätten, um auch die Geschichte vietnamesischer Opfer zu klären. On this trip, I have brought with me another 350,000 pages of documents that I hope will help Vietnamese families find out what happened. Auf dieser Reise habe ich weitere 350.000 Dokumentenblätter mitgebracht. Ich hoffe, sie helfen vietnamesischen Familien herauszufinden, was ihren verschollenen Angehörigen widerfahren ist. Längst hat Amerika seine Archive für Hanoi geöffnet. Die Zusammenarbeit bei der Vergangenheitsbewältigung soll das Fundament für zukünftige normale Beziehungen sein. Globalisierung sei ein Prozess, dem sich kein Land entziehen könne. Gemeinsam könnten die Vorteile genutzt und die Risiken begrenzt werden. Clinton bezeichnete das im Juli zwischen beiden Ländern unterzeichnete Handelsabkommen als einen Meilenstein. Es werde Vietnam an die Märkte der Welt anschließen, mit reichem Ertrag. Under this agreement, Vietnam could be earning, according to the World Bank, another $1.5 billion each and every year from exports. Alone. Durch dieses Abkommen kann Vietnam nach Berechnung der Weltbank Jahr für Jahr zusätzlich 1,5 Milliarden Dollar mit Exporten erwirtschaften. Geld, das Vietnam dringend braucht. Unter der amerikanischen und der vietnamesischen Flagge versprach Clinton bessere Zeiten in einer veränderten Welt. A painful, painful past can be redeemed in a peaceful and prosperous future. Eine schmerzhafte Vergangenheit kann den Wandel zu einer friedlichen und blühenden Zukunft bewirken. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der Besuch des amerikanischen Präsidenten ist ein erster großer Schritt. Soweit der Bericht über den Besuch von Bill Clinton im November 2000. Frage an Andreas Margara: Was hat der Besuch bewirkt? Wie wichtig war der? Der war extrem wichtig. 1995 wurden offiziell die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen zwischen USA und Vietnam. Und dieser Besuch hat dann einfach nochmal ein ganz starkes Commitment gezeigt, dass die USA wirklich bereit sind, was zu tun, dass man gemeinsam versucht, die Vergangenheit auch ein Stück weit zu bewältigen. Es gibt auch Healing Journeys, nennt sich das Ganze. Da besuchen dann Veteranen beider Seiten zusammen ehemalige Kriegsschauplätze und da so eine Versöhnung angestoßen wird. Und vor allem hat es natürlich auch einen wirtschaftlichen Effekt gehabt, dass man gesagt hat, man ist jetzt bereit, auch international wieder dabei zu sein. Und die USA haben natürlich nicht ganz uneigennützig auch gesehen, dass es gerade in der pazifischen Region auch strategisch wichtig ist, mit Vietnam gemeinsame Sache zu machen. Ja, zuletzt war ja auch US-Außenminister Blinken, also noch zur Präsidentschaftszeit von Joe Biden, in Vietnam wieder. Das zeigt also auch, dass da die Kontakte stetig weitergegangen sind. Auch andere westliche Politiker, Kanzler Scholz war auch da vor 2-3 Jahren. Und Angela Merkel war vorher dort in Vietnam zum Staatsbesuch. Also man versucht offensichtlich in Vietnam mit dem Westen klarzukommen und gute Beziehungen zu pflegen, auch wirtschaftliche Beziehungen insbesondere. Gleichzeitig aber Kontakte, gute Kontakte, Verbindungen weiterhin zu Moskau zu halten. Das wurde jetzt auch deutlich in der Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und gleichzeitig muss man gute Kontakte pflegen zu China. Also es ist für Vietnam außenpolitisch, glaube ich, nach wie vor ein Balanceakt in vielerlei Hinsicht. Das ist ein Drahtseilakt und besonders wichtig ist, dass man eben Allianzen schmiedet und Verbündete hat, auch weil man eben diesen Einfluss Chinas stark spürt in Vietnam und das eigentlich wie so eine Erbfeindschaft auch ist. Und da hat man das sehr willkommen geheißen, dass die USA sich einbringen. Es gab sogar, was schier undenkbar war, ein gemeinsames militärisches Manöver zwischen der vietnamesischen Armee und der US-Armee. Ja, und auch die wirtschaftliche Lage hat sich ja dann verbessert, auch in den Nullerjahren stetig. Knapp 30 Jahre nach Kriegsende sah die wirtschaftliche Lage tatsächlich wesentlich positiver aus. Mitte der Nullerjahre, Vietnam war in die Reihe der sogenannten südostasiatischen Tigerstaaten aufgestiegen. Und darüber berichtet der NDR-Korrespondent Gerd Wolf in einer Reportage vom März 2004. Hören wir auch da noch mal kurz rein. So klingt Erfolg. Chung Nguyen's Coffeeshop in der Rue Pasteur in Saigons Altstadt ist wieder rappelvoll. Wenn die Kaffeemühle rührt, klingelt die Kasse. Seit morgens um 7 schon dudelt der Breitwandfernseher im Hintergrund das Dauervideo mit den spektakulärsten Autorennunfällen aus aller Welt ab. So etwas zieht Kunden. Wer in Vietnams Wirtschaftszentrum in sein will, schlürft seinen Kaffee bei Chung Nguyen. Kaffee, das ist der Geschmack des Lebens, sagt dieser junge Mann, der sich durchaus schon zu Vietnams neuer Mittelschicht zählen darf. Er ist 25 und arbeitet als Redakteur für Tourismusfragen bei der Frauenzeitschrift Die Rolle der Frau. Mittelschicht, das heißt ein Jahreseinkommen über umgerechnet 1000 Dollar, eigenes Moped, Markenklamotten. Chung Nguyen bedient gerne die, die es geschafft haben. Die Kaffeekette hat über 400 Filialen im ganzen Land. Chung Nguyen ist so etwas wie der Starbucks Vietnams, auch wenn der Verkaufsdirektor diesen Vergleich gar nicht gerne hört. Erstens, das ist die Qualität. Und letztlich, das ist das Franchising-System. Natürlich spricht der Manager Deutsch, wie 70.000 weitere Vietnamesen, von denen viele aus der DDR zurückkehrten. Herr Dieu kann auch Englisch und arbeitet an seinem Japanisch. Seine Firma hat bereits Verkaufsbüros und Cafés in Tokio, Bangkok und Singapur. Vietnam ist nach Brasilien der zweitgrößte Kaffeeexporteur der Welt. Doch die Preise für Rohkaffee sind im Keller. Im zentralen Hochland in der Provinz Đắk Lắk mühen sich die Kaffeebauern auf ihren gerade aufgebauten Plantagen ab, deren Bäume viel mehr hergeben, als verkauft werden kann. Wenn die Preise an den Rohkaffeemärkten schwanken, spüren es die Menschen hier am heftigsten. Das ist die andere Seite eines Landes, das sich neuerdings viel traut und ausprobiert, das sich erneuert und doch dogmatisch bleibt. Wo das kommunistische Zentralkomitee die Marktwirtschaft umarmt hat, aber die allumfassende Kontrolle nicht abgeben mag. Vietnam hat sich dann wirtschaftlich immer besser entwickelt. Das macht es sich auch bemerkbar dann am 40. Jahrestag des Kriegsendes. Hören wir mal da rein in einen Zustandsbericht vom ARD-Korrespondenten Udo Schmidt aus Hanoi vom April 2015. Den Schrecken des Krieges, den Mangel der ersten Jahre danach, aber auch die Angst derer im Süden, die auf der falschen Seite gestanden hatten und die nun vom Norden verfolgt wurden, die übers Meer flüchteten und als Boat People in den USA, in Australien, auch in Deutschland landeten, all das kennt mehr als die Hälfte der vietnamesischen Bevölkerung nur aus Erzählung, ein wenig aus Geschichtsbüchern. Trotzdem sind auch die Jungen, die unter 40-Jährigen, stolz auf den Sieg auf Uncle Ho und dessen vaterländische Armee. Fa Big Thuy etwa weiß, was sie will. Einen guten Beruf, Karriere machen, irgendetwas mit internationaler Kommunikation. Das nämlich studiert sie an der Akademie von Hanoi. Dafür arbeitet die 21-Jährige häufig 15 Stunden am Tag. Selbst beim Essen lese sie immer Bücher, erzählt sie beim starken, schwarzen Kaffee am Sonnabendmorgen, ihrer einzigen freien Zeit in der Woche. Dass sie so fleißig sei, liege auch an ihrem Vater, der schon immer gewollt habe, dass sie die Beste sei. Druck gehört in Vietnam zur Schulbildung. Zu viel Druck, wie die junge Vietnamesin selber meint. Kindheit und Jugend würden dabei auf der Strecke bleiben. Wir müssen sehr hart arbeiten. Man hat ganz viele Fächer. Es gibt nur Frontalunterricht. Die Eltern setzen die Kinder unter Druck. Da müssen wir hier noch viel kreativer werden. Da können wir etwa von Amerika lernen. Pha Big Thuy, ganz in trendiges Schwarz und Weiß gekleidet, ist modern und selbstbewusst. Wenn ich in unsere Zukunft schaue, dann sehe ich, dass wir in unserem Land viele Fähigkeiten haben. Ich kann viel für mein Land tun und möchte das gerne mit jungen Menschen aus anderen Ländern gemeinsam tun. Beim Thema Vietnamkrieg allerdings ist Pha Big Thuy Traditionalistin und stolz auf den Sieg. Ihre Großeltern hätten früher viel aus der Zeit erzählt, sagt die junge Studentin. Allerdings schränkt sie ein, könne man mit denen eigentlich auch über nichts anderes reden. Das moderne Vietnam sei den beiden alten Menschen fremd. Überhaupt gäbe es in Vietnam einen Konflikt zwischen alt und jung. Die meisten unserer Großeltern waren Bauern. Der Mann stand im Mittelpunkt der Familie. Das akzeptieren wir jungen Menschen so nicht mehr. Trotzdem respektieren wir natürlich die Errungenschaften der Vergangenheit. Wie alle jungen Leute, die man fragt, respektiert Pha vor allem die Rolle der Soldaten im Vietnamkrieg. Sie verehrt Uncle Ho, Ho Chi Minh, der die vaterländische Front des Nordens gegen den Süden führte. Der Vietnamkrieg hat den Geist unserer Nation gezeigt, unsere Widerstandskraft. Jetzt müssen wir uns weiterentwickeln, zusammen auch mit den Amerikanern, unseren früheren Feinden. Soweit die Reportage von Udo Schmidt über eine junge Generation, die da in Hanoi am Start ist, die den Krieg nur noch aus Erzählungen kennt. Wirtschaftlich strebsam, ehrgeizig, aufgeschlossen und modern, diese Generation. Politisch aber scheint die Zeit in Vietnam eingefroren zu sein. Ähnlich wie in China regiert eine kommunistische Partei mit harter Hand und inszeniert sich wie in alten Tagen, als sich der Kommunismus noch auf der Siegerstraße wähnte. Hören wir mal rein in eine Reportage vom ARD-Südostasien-Korrespondenten Holger Senzel aus dem Jahre 2021, diesmal, als der 13. Parteikongress in Hanoi zelebriert wurde. Weiß uniformierte Soldaten säumen den Weg zum Mausoleum von Ho Chi Minh in Hanoi. Das Bekenntnis zum Revolutionär und Übervater des sozialistischen Staates ist Pflichtprogramm für die Delegierten des 13. Nationalkongresses. Aufgebahrt und einbalsamiert liegt der Gründer der kommunistischen Partei in einer tiefgekühlten Halle. Auch auf den vielen Straßenmärkten in der Hauptstadt ist Onkel Ho allgegenwärtig. Auf T-Shirts, Kaffeetassen oder Feuerzeugen. Direkt neben amerikanischen Levi's Jeans und Nike-Turnschuhen. Vietnam verdient viel Geld mit der Produktion für den einzigen Kriegsgegner. Der kommunistische Staat ist attraktiver Standort für westliche Unternehmen. Zugleich ist der Krieg gegen die USA bis heute identitätsstiftend. Für die herrschende kommunistische Partei kein Widerspruch. Den Widerspruch duldet die Partei nicht. Unsere Flagge ist rot vom Blut des Sieges, singen die Delegierten zum Auftakt des Nationalkongresses. Eine neue Führung will die Partei in Hanoi bestimmen, Politbüro und Zentralkomitee. Aber vor allem feiert sie sich selbst. Die Partei, die hat nach wie vor immer recht. Keine Kritik und kein Widerspruch sollen ihre Selbstinszenierung stören. Schon Monate vor dem Kongress wurden Regierungskritiker, Blogger oder Journalisten von der Polizei eingeschüchtert oder ins Gefängnis gesperrt. Um zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden, reicht ein kritischer Post denn der Staat liest immer mit, sagt die Bloggerin Pham Tan Nguyen. Es ist schwierig, sich mit Gleichgesinnten zu treffen oder sich in einem Netzwerk zu unterstützen. Wenn wir uns irgendwo äußern, wird das sofort registriert und es droht uns Gefängnis. Die Anklage lautet dann auf Umsturzversuch oder Verbrechen gegen den Staat. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Vietnam auf Platz 175. Von 180. Die Journalistenorganisation nennt Vietnam nach China das zweitgrößte Gefängnis für Blogger und Netzbürger. Der Staat bemüht sich nicht einmal, die harte Linie zu verbrämen. Es ist ein klares Signal. Wir sind bereit, gegen jeden Abweichler mit harter Hand vorzugehen. Und die mächtigste Waffe dabei ist die Verbreitung von Angst, erzählt Pham Tan Nguyen. Wir wachen jeden Morgen auf und haben Angst. Wir akzeptieren, dass es die Norm ist, geschlagen, verhaftet und misshandelt zu werden, wenn man nicht schweigt zu der Ungerechtigkeit im Lande. Der Weg zum Ruhm ist auf den Leichen unserer Feinde gebaut, besingt die Hymne der marschierenden Truppen. Wachstum ohne Demokratie, das eint Vietnam mit China. Vor allem wegen des Konflikts im südchinesischen Meer ist das Verhältnis zu den kommunistischen Brüdern in Peking allerdings völlig zerrüttet. Ja, das Verhältnis von Vietnam zu China ist dann nochmal ein Thema für sich. Wir hatten schon darüber geredet. Was hier in der Reportage sehr gut zu hören war, ist, wie der Sieg von 1975 der Partei zur Legitimation auch ihrer Herrschaft dient. Andreas Magara, das scheint nach wie vor ziemlich gut zu funktionieren. Ja, das tut es durchaus. Man muss festhalten, die Bevölkerung Vietnams ist sehr jung. Mittlerweile sind 3/4 der vietnamesischen Bevölkerung nach Kriegsende geboren. Das heißt, es gibt einfach nicht mehr diese lebhafte Erinnerung. Und ja, da wird sehr viel Geschichtspolitik betrieben und man sieht eine Topografie der Erinnerung, vor allem auch in Nordvietnam mit brutalistischen Denkmälern, auch nach sowjetischem Vorbild. Es ist ein heroisierendes Bild. Das wird eben der jungen Bevölkerung auch so vorgesetzt. Das kriegen sie so beigebracht. Ich habe mir selbst mal Schulbücher angeschaut, weil mich das sehr interessiert hat, was denn da im Geschichtsunterricht auch unterrichtet wird. Und da sieht man, dass das sehr stark angeknüpft wird an diese Heldenbilder. Und gleichzeitig sieht man im Süden zunehmend, dass auch eine Kommerzialisierung von gewissen Kriegsschauplätzen stattfindet. Allen voran ist da vor allem das Tunnelsystem, das ehemalige Vietcong-Tunnelsystem von Cu Chi zu nennen, kann man durch die Gänge kriechen. Als Tourist, die wurden teilweise verbreitert, damit eben auch die westlichen Touristen da gut durchpassen. Am Ende kann man mit einer Kalaschnikow auf Kokosnüsse schießen, für Geld natürlich. Und da wird so ein bisschen die eigene Vergangenheit ausverkauft. Aber verkitscht, ja. Und total verkitscht. Also, aber das findet quasi einerseits durch diese heroischen Denkmäler statt, die auch einen sehr ernsten Hintergrund haben. Und dann auf der anderen Seite passiert es eben auch vor allem im Süden, dass dann gerade an den ehemaligen amerikanischen Gedenkplätzen, dass da die Touristen hingeschleust werden und dann eher auf so eine Erlebnisgeschichte auch das Ganze gemünzt ist. Ja, welche Rolle spielt da Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, der große kommunistische Übervater, Onkel Ho, wie er genannt wird, er wurde ja dann beigesetzt gegen seinen testamentarischen Willen in einem Mausoleum in Hanoi. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Mausoleum in Hanoi? Ist das so wie in Moskau, wie Lenin als Mumie aufgebahrt ist? Genau, wie Sie ganz richtig gesagt haben, es war eigentlich gegen den Wunsch von Ho Chi Minh. Sein eigener testamentarischer Wunsch war, dass seine Asche in den in Annam, wo er auch herkommt, verteilt wird. Dann hat man sich aber entschieden, dass er so eine starke Identifikationsfigur ist für Vietnam, dass man ihm eben dieses Monument gewidmet hat. Auch sehr brutalistisch, ganz klar nach den großen sozialistischen, kommunistischen Vorbildern auch nachgebaut. Also die Verehrung hat schon auch was Religiöses bekommen. Das hat was, genau, weil er vor allem auch sehr oft er ist zusammen mit Kindern oft abgebildet, wie die Kinder auf dem Schoß sitzen oder wie er sie hochhebt und man sieht ihn lächeln und er dient eben als unfehlbares Vorbild. Wobei er ja natürlich auch persönlich sehr bescheiden war. Er war schon sicherlich eine charismatische Figur und hatte auch eine interessante Biografie. Persönlich hat er eine gewisse Bescheidenheit dann auch kultiviert. Er hat nicht in einem großen Palast gewohnt, sondern in einem bescheidenen Haus an einem See in Hanoi. Und er ist schon einer der großen kommunistischen oder überhaupt eine der großen politischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Ho Chi Minh ist eine Figur, auf die sich viele verständigen und der auch zur Identifikation beiträgt. Absolut, also es ist eine Galionsfigur durch und durch und alle haben auch ein Bild von ihm in ihren Räumlichkeiten hängen und man ist eigentlich fast unmöglich, Ho Chi Minh nicht zu begegnen, wenn man mit offenen Augen durch Vietnam läuft. Sein Konterfei eben nicht zuletzt ja auch auf den Geldscheinen zu sehen ist. Das hilft der Partei auch. Ja, wenn Sie gerade jetzt davon sprechen, von charismatischen Persönlichkeiten, wer ist heute da am Start? Das sind Leute, die kommen aus dem Geheimdienst, also der alte starke Mann, der im letzten Jahr gestorben ist, Nguyen Phu Trong, der Generalsekretär, war schon aus dem Geheimdienst kommend und jetzt der neue starke Mann, Tho Lam, er wurde letztes Jahr im August zum Generalsekretär gewählt, ist ein Offizier der vietnamesischen Staatssicherheit gewesen, bevor er dann auch Staatspräsident wurde, Minister wurde und so weiter. Und jetzt ist der Generalsekretär, ein Mann, der 1957 geboren wurde, also noch den Vietnamkrieg erlebt hat als Kind und Jugendlicher. Ja, auch eine andere Generation. Ist Tho Lam auch eher ein Apparatschik? Oder welche Politik kann man erwarten von diesen Leuten, die da jetzt am Start sind? Spannend zu beobachten ist auf jeden Fall, dass es gerade viele Wechsel gab. Man hat sich jetzt verschrieben, Bürokratie abzubauen, was natürlich für so einen großen Apparat wie jetzt auch in Vietnam, gerade auch mit Staatssicherheit und Co., ist es natürlich eine Mammutaufgabe. Gleichzeitig sind die Investitionen ins Militär, in die Sicherheit extrem hoch. Man hat natürlich super Zahlen auch im Wirtschaftswachstum und versucht da auch, dass das nicht einbricht. Das kennt man bisher jetzt in Vietnam auch aus den letzten Jahren gar nicht, dass man vielleicht nicht mehr so ein starkes Wirtschaftswachstum hat. Das sind alles Herausforderungen, die Vietnam bewältigen muss, wo sie auch versuchen, gerade sehr viele Partnerschaften einzufädeln, auch eine strategische Partnerschaft, auch mit Deutschland zum Beispiel. Und gleichzeitig schaut man sich den Presseindex an, da landet Vietnam regelmäßig auf den untersten Plätzen. Auch da ist natürlich schwierig, gerade wenn es sehr viele Blogger, Exilblogger gibt, im Internet ja, Herr der Lage zu werden. Also die Regierung geht ja auch massiv gegen diese Blogger vor und gegen kritische Stimmen. Vor einigen Jahren hat die vietnamesische Staatspolizei sogar einen Exil-Vietnamesen in Berlin entführt. Das war eine schwere diplomatische Krise dann auch, hat das ausgelöst. Das ist ihnen geglättet worden dann relativ schnell. Aber es zeigt da doch, wie aggressiv die vietnamesische Staatssicherheit dann agiert. Und offensichtlich ist man weit davon entfernt, irgendwie demokratischere Verhältnisse irgendwie einzuführen. Das wohl war, aber ja, man sieht, dass Vietnam in einem großen Umbruch sich auf jeden Fall gerade auch befindet, politisch. Was meinen Sie? Man sieht, dass es viele Veränderungen gibt, Wechsel in der Führung. Und da muss man natürlich jetzt mal beobachten, wenn die Partei vielleicht von ihrem Anspruch was verliert und auch von ihrer Autorität, wie das in Zukunft dann aussehen könnte in Vietnam. Lassen Sie mich am Schluss dann auch nochmal auf eine andere Sache zurückkommen. Wir haben jetzt lange auch gesprochen über den langen Schatten des Krieges und die Wunden, die noch nicht verheilt sind. Dazu zählt ein Riesenproblem, das aus dem Krieg noch herrührt. Die Rede ist von einem Kriegsverbrechen der Amerikaner. Ich glaube, man muss das so benennen. Der Einsatz von Agent Orange, dem Entlaubungsmittel, das hochgiftiges Dioxin enthält und das die USA einsetzten, um die Nachschubwege des Vietcong zielgenauer unter Beschuss zu nehmen. Eine Radioreportage aus dem Jahre 2023 zeigt, wie sehr dieses Erbe des Krieges bis heute nachwirkt. Im Vietnamkrieg versprühten die USA und ihre Verbündeten Millionen Liter Herbizide, darunter Agent Orange. Das Entlaubungsmittel enthielt das Dioxin TCDD. Seinen Namen bekam das Herbizid, weil es in orange gekennzeichneten Fässern lagerte. Noch heute leiden Hunderttausende darunter, fast 50 Jahre nach Kriegsende. Am Morgen wasche ich zuerst das Gesicht, dann ziehe ich sie an. Dreimal täglich gebe ich ihr zu essen. Alle 2 bis 3 Stunden muss ich sie umdrehen, damit sie nicht wund liegt. Den Ventilator lassen wir 24 Stunden laufen. Nguyen Thi Thanh, 66, ist die Mutter der schwerstbehinderten Le Huyen. Arme und Beine der 40-Jährigen sind deformiert. Sie ist stumm und es ist unklar, ob sie ihre Umwelt wahrnimmt. Sie kann sich nicht selber aufrecht halten. Ihr Leben verbringt sie liegend. Die Mutter schläft mit ihr im gleichen Bett. 18 Jahre lebte die Familie neben dem Agent Orange vergifteten Flughafen von Da Nang. Mehr als 20 Jahre sammelte der Vater, heute schwer lungenkrank, Rattan in Agent Orange vergifteten Wäldern. Er und seine Tochter sind vom Staat als Dioxinopfer anerkannt. Mutter Titan hat einen 24-Stunden-Betreuungsjob. Sie trägt die ganze Last. ACDC mit Sitz in Hanoi ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Kinder und Erwachsene einsetzt, die mit einem Handicap leben. Gründerin dieser NGO, die auch die Regierung berät, ist Thilan An. The most difficult for me is the change of mindset of the policymaker. Das Schwierigste für mich ist die Einstellung von Politikern und Politikerinnen. Sie glauben nämlich, dass Menschen mit Behinderungen keinen Beitrag für die Gesellschaft leisten. So in der Richtung, dass sie nutzlos seien. Diese Einstellung muss sich unbedingt ändern. Man muss das Bewusstsein schärfen. Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. They didn't think that the person with disability who are the contributor to the society. Die Geringschätzung für Menschen mit einem Handicap ist vermutlich mit ein Grund, weshalb Agent Orange betroffene Menschen vom vietnamesischen Staat keine substanzielle Hilfe bekommen, die ein Leben in Würde erlaubt. Viele betroffene Familien leben in sehr ärmlichen Verhältnissen. Am meisten bemängeln die Opfer die Hilfe jenes Landes, das mit Agent Orange diese Tragödie verursacht hat. Die USA haben in den letzten 30 Jahren 140 Millionen Dollar für Menschen mit Behinderungen in Vietnam ausgegeben. Zu wenig, wie etwa der amerikanische Kriegsveteran Charles alias Chuck Sissy meint. Er lebt in der Hauptstadt Hanoi und engagiert sich für Opfer von Blindgängern und Agent Orange. Has it been enough? In my opinion, no. Ob ich glaube, dass bisher genug für Agent Orange Opfer getan wurde? Nein. Es gibt praktisch niemanden in diesem Land, der nichts über Agent Orange weiß, der nicht großes Mitgefühl für betroffene Familien empfindet und der nicht der Meinung ist, dass mehr getan werden könnte. Ironischerweise sind sie auch dankbar dafür, dass die USA endlich etwas tun und sie sagen nicht etwa, warum habt ihr so lange gewartet? Wo wart ihr all die Jahre? Warum habt ihr uns nicht geholfen? Sie sagen, vielen Dank, dass ihr uns bei diesem schrecklichen Problem geholfen habt. Und es ist eine sehr freundliche und großzügige Haltung gegenüber den USA. Unmissverständlich ist auch die Haltung von Dao Thi Nguyen. Sie ist im südvietnamesischen Bien Hoa Präsidentin der lokalen VAVA. VAVA ist die vietnamesische Vereinigung für die Opfer von Agent Orange und Dioxin. VAVA fordert noch immer Gerechtigkeit von den USA. Amerika steckt sehr viel Geld in die Sanierung unserer dioxinverseuchten Flughäfen. Was wir jedoch brauchen, ist eine größere Unterstützung für die Gesundheit der Agent Orange-Opfer. Amerika muss endlich die Verantwortung für Agent Orange-Opfer in Vietnam übernehmen. Dass ehemalige Kriegsflughäfen massiv kontaminiert sind, liegt unter anderem daran, dass die Amerikaner vor ihrem Abzug noch volle Agent Orange-Fässer vor Ort vergraben hatten. Erwartet wird von vielen Opfern auch eine Entschuldigung aus Washington für das, was dieser Krieg angerichtet hatte. Ja, soweit diese Reportage. Noch nicht allzu lange her, dass Peter Jäggi da unterwegs war und mit den Opfern des dioxinhaltigen Entlaubungsmittel Agent Orange gesprochen hat. Agent Orange, ein Trauma. Man fragt sich, wie die Vietnamesen es geschafft haben, überhaupt mit diesen ganzen Traumata des Krieges zurechtzukommen, nach all dem Schrecklichen, was sie durchgemacht haben. Was sagt uns das, Andreas Magara, über die Mentalität der Menschen? Ich glaube, dass durch diese andauernden Kämpfe um Unabhängigkeit und für die Selbstbestimmtheit man da schon sehr stark Resilienz entwickeln musste und auch sich das in der Mentalität stark niedergeschlagen hat. Haben denn die Vietnamesen auch den Krieg filmisch aufgearbeitet? Es gab sehr viele Propaganda-Filmteams, die dieses David-gegen-Goliath-Narrativ einfach bedient haben und gesagt haben, wir müssen hier jetzt bestehen und wir müssen besonders fleißig sein. Das war ja zum Beispiel in dieser finalen Schlacht gegen die Franzosen bei Tien Binh Phu, ist es ihnen ja gelungen. 1954. Ja, das war eine Fleißleistung auch. Da wurde auf Fahrrädern schwere Artillerie transportiert, die dann wieder zusammengebaut wurde, was man als unmöglich erachtet hat. Und bis 1986, als es dann diese Erneuerung gab und auch diese Öffnung, die auch dann kulturell zu spüren war, gab es eigentlich kaum kritische Werke, die sich mit dem Krieg auseinandergesetzt haben, bis dann von dem Autor Bao Ning ist ein Werk erschienen, das heißt The Sorrow of War, also die Leiden des Krieges. Der hat dann zum ersten Mal auch wirklich beschrieben, dass er Angst hat, einfach wenn er da im Dschungel ist, mit Angriffen rechnen muss. Und das war ein absolutes Novum, dass es dann auch freigegeben wurde, dieses Werk. Und das wurde tatsächlich auch zu einem Bestseller, der sehr viel gelesen wurde. Und danach gab es dann auch einige Filme, die das aufgegriffen haben. Und mittlerweile sieht man vor allem in der zweiten oder dritten Generation, dass sich da nochmal kritischer mit der eigenen Vergangenheit auch auseinandergesetzt wird, dass man zum Beispiel auch nach Vermissten sucht und eben zeigt, dass die Bevölkerung sehr gelitten hat unter dem Krieg. Zu einer kritischen Sicht auf diese Jahre zählt ja auch die Frage der Boat People, also der vielen, vielen Hunderttausenden Vietnamesen, die das Land verlassen haben. Wie spricht man da darüber? Im Prinzip spricht man in Vietnam gar nicht darüber. Es ist immer noch so, dass es natürlich keine rühmliche Geschichte ist, das Ganze. Und dass man, ja, das passiert dann eher, dass Boat People in Deutschland zum Beispiel dann die Geschichte ihrer Eltern aufarbeiten. Also Deutschland und Vietnam haben schon auch eine interessante, verschränkte Geschichte in vielerlei Hinsicht, Beziehungen zueinander. Wie hoffnungsvoll blickt man jetzt auch in Anbetracht der Spannungen, die es ja auch gibt in der Region, die das imperiale Ausgreifen Chinas, das betrifft ja auch das südchinesische Meer, was, wie Sie sagten, in Vietnam das ostvietnamesische Meer heißt. Wie hoffnungsvoll oder wie optimistisch, pessimistisch blickt man in Vietnam in die Zukunft? Ich würde sagen, dass man sehr optimistisch in die Zukunft blickt. Song Voi lautet auch das Motto in Vietnam, dass man sagt, die Zukunft ist verheißungsvoll. Und ich glaube, dass besonders, auch wenn China natürlich auch wieder eine drückende Überlegenheit da auch militärisch hat, dass man aber die jahrhundertelange Geschichte in Vietnam natürlich kennt, dass man gerade vor so einem übermächtigen Gegner keine Angst hat, sondern dass man auch da was dagegen setzt. Und ich glaube, dass dieser Glaube Vietnam bestärkt. Und die Bevölkerung ist auch stark angewachsen. Es sind ja mittlerweile über 100 Millionen. Das heißt, dass man auch da sich jetzt nicht für ein kleines Land auch nur hält, sondern auch für jemand, der auch da eine Rolle spielt, einfach in der Zukunft. Als Mittelmacht dann auch. Genau. Vietnam 50 Jahre nach dem Krieg. Welchen Weg ist das Land gegangen? Wie sehr wirkt der Krieg bis heute nach? Darum ging es in dieser Stunde. Besten Dank, Andreas Magara, Vietnam-Experte, Historiker und Buchautor, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Sendung. Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Hölke. Besten Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit. Heute in den Archivschätzen ein Archivgespräch meines Kollegen Stefan Nölke vom MDR zum Kriegsende in Vietnam am 30. April 1975. Sie können dieses Gespräch Vietnam 50 Jahre nach Kriegsende auch in der ARD-Audiothek hören. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.